B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Fahrrad. Das ist ein Fahrrad. Ja, ein Fahrrad, das sehe ich. Ja, ein Fahrrad, das sehe ich. Ja, und? Ja, und? Sehen Sie nicht? Hier keine Fahrräder. Sehen Sie nicht? Hier keine Fahrräder. Wie bitte? Keine Fahrräder? Wie bitte? Keine Fahrräder? Keine Fahrräder, keine Hunde, keine Handys, keine Zigaretten und kein Eis. Keine Fahrräder, keine Hunde, keine Handys, keine Zigaretten und kein Eis. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung.